22.30 Uhr, hier ist RIAS Berlin. Verehrte Hörerinnen und Hörer, wir bringen Ihnen Nachrichten sowie anschließend über RIAS 2 unserer Sendung Kommentare und Berichte. Die Verhandlungen zwischen den sowjetischen und tschechoslowakischen Delegationen in dem ostslowakischen Grenzdorf Schwarzau, Černa nad Tiso, an der Theiß dauerten auch am späten Abend noch an. Entgegen bisherigen Meldungen, nach denen mit einem Abschluss der Gespräche für heute gerechnet worden war, berichteten gut unterrichtete Kreise in Prag, dass die Unterredungen morgen Vormittag fortgesetzt werden sollen. Politische Beobachter vertreten die Ansicht, dass aus der Tatsache einer Fortsetzung der Gespräche morgen zu schließen sei, dass beide Seiten bestrebt sind, zu einem Einvernehmen zu gelangen. Radio Prag meldete, die Zusammenkunft habe in einer friedfertigen Atmosphäre stattgefunden. Der Rundfunksender berief sich auf dementsprechende Berichte, die bei dem Parteikomitee der tschechoslowakischen Hauptstadt eingegangen seien. Nach Mitteilung informierter Kreise in Prag sollen die beiden Parteiführer Dubček und Brezhnev zu einer längeren Unterredung unter vier Augen zusammengekommen sein. Die Gespräche begannen heute Morgen um 10 Uhr. Während es zunächst hieß, die Unterredung würde in einem Sonderzug geführt, wurde später in einer anderen Meldung davon gesprochen, dass das Treffen in einem Haus der kleinen Ortschaft stattfindet. Der von Parteichef Brezhnev geleiteten sowjetischen Delegation gehören 9 der insgesamt 11 Mitglieder des Politbüros sowie 2 Kandidaten dieses Gremiums und 2 Sekretäre des Zentralkomitees an. Von tschechoslowakischer Seite nehmen das aus 11 Mitgliedern bestehende Präsidium der KPC mit Parteichef Dubček an der Spitze, 3 Präsidiumskandidaten sowie Staatspräsident Svoboda an den Beratungen teil. Das Prager Parteiorgan Rude Pravo schreibt, das bis vor kurzem praktizierte kommunistische System habe in der Tschechoslowakei versagt. In dem Leitartikel heißt es, demnach könne man es wohl nicht als unbescheiden betrachten, wenn man heute viel höhere Ansprüche an den Sozialismus stelle. In ihm sehe man den Schritt nach vorn und könne daher nicht mit dem zufrieden sein, was bisher als Sozialismus deklariert worden sei. Der jugoslawische Staatspräsident Tito wird noch in dieser Woche nach Prag reisen. Dies wurde aus zuverlässigen Kreisen in der tschechoslowakischen Hauptstadt bekannt. Eine offizielle Bestätigung dieser Meldung wurde bisher nicht gegeben. Die tschechoslowakische Nachrichtenagentur Cetica teilte mit, etwa 2000 Touristen aus der DDR hätten das von der Literaturzeitung Literarni List die veröffentlichte Schreiben an die Prager Reformpolitiker unterzeichnet. Die sowjetischen Manöver entlang der Westgrenze des Landes gehen von der Annahme eines westlichen Angriffes mit Atomwaffen aus. Dies berichtete der sowjetische General Maljachin in einem Interview mit der Regierungszeitung Izvestia. Der General erklärte, die Manöver würden unter Bedingungen abgehalten, die dem Ernstfall so nah wie möglich kämen. Weiter sagte er, an den Übungen würden auch Einheiten teilnehmen, die nur aus Reservisten bestünden. Aus gut unterrichteten Warschauer Kreisen verlautete, dass auch in Mittelpolen sowjetische Truppen beobachtet worden sind. Die Sowjetregierung hat die Protestnoten der 3 Westmächte wegen der Einführung des Visazwanges im Berlin-Verkehr durch die DDR-Behörden zurückgewiesen. Nach Mitteilung amerikanischer Regierungskreise wird in der Sowjetnote betont, dass die DDR das Recht habe, den Verkehr auf ihrem Gebiet nach ihren eigenen Gesetzen zu regeln. Die Westmächte hatten in gleichlautenden Noten am 3. Juli die DDR-Verordnung als unrechtmäßig verurteilt und den Standpunkt vertreten, dass die Sowjetregierung für die Aufrechterhaltung des freien Verkehrs von und nach West-Berlin verantwortlich ist.